unsichtbare Macht, der ich mich nicht entziehen kann. Es brennt wie Feuer, da ich stehe in Flammen. Eine Frage der Ehre, es gibt kein Entkommen. Manchmal schmerzt es wirklich, manchmal tut dir das Leben weh. Manchmal muss man leiden, um diesen Weg zu gehen. Doch ich sehe euch den Rücken, lasse euch im Regen stehen. Denn ich folge meinem eigenen Pfad. Auf Wiedersehen! Gezeichnet, den Schicksal entgegen, auf der Suche nach Wahrheit, auch ohne euren Segen. Ich spreche aus, denn ich kenne den Weg. Auch wenn ich nicht, sag mir, wer soll ich gehen? Im Regen stehen, denn ich folge meinem eigenen Pfad.